Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden mit Konzertaufnahmen von Aretha Franklin. Spirit in the Dark ist das Motto noch bis 3 Uhr. Am Mikrofon ist Michael Frank. Aretha Franklin live in Philadelphia, ein Ausschnitt aus ihrem Auftritt im Rahmen einer Veranstaltung der National Association of Television and Radio Announcers. Diese Organisation existierte in den 60er und 70er Jahren und war damals die einzige ihrer Art für schwarze DJs und Fernsehmoderatoren. Bei den Treffen der Mitglieder gab es die Gelegenheit zum Klatsch, Feiern und die Chance, sich mit den Werbeleuten und Plattendrückern der Firmen zu treffen, die schwarze Musik veröffentlichten. Aretha Franklin trat im Frühjahr 1972 bei so einem Branchenmeeting auf. Der Song, der gerade als Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge zu hören war, war auch der erste Song, den sie damals zum Besten gab, Rock Steady, eine Eigenkomposition von ihr, die Ende 1971 in einer Studioversion gerade ein Single-Hit gewesen war. Die fertig abgemischten Aufnahmen von Aretha Franklins Auftritt in Philadelphia lagen über 3 Jahrzehnte unberührt in vermutlich verschiedenen Archiven. Letztes Jahr wurden sie in einer limitierten CD-Auflage zugänglich gemacht. Mit ein Grund für diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Die CD trägt den Titel Oh Me, Oh My, Aretha Live in Philly 1972. Veröffentlicht wurde sie in einer auf 7000 Exemplare begrenzten Auflage von den Archivspezialisten von Rhino Records in Zusammenarbeit mit Atlantic, der damaligen Plattenfirma Aretha Franklins. Eine andere Veröffentlichung mit bis dato unveröffentlichten Liveaufnahmen Aretha Franklins erschien 2005 in einer weiteren limitierten, diesmal recht teuren CD-Sammlung von Rhino Records. Don't Fight the Feeling heißt sie. Sie präsentiert ungeschnitten alle 3 Konzerte, die Aretha Franklin an 3 aufeinanderfolgenden Abenden im März 1971 im Fillmore West gab. Bekanntlich war ja schon 1971 eine epochale Live-LP mit Ausschnitten aus den Konzerten veröffentlicht worden. 2005 gab es also erstmal alle drei Abende komplett. 2006 erschien dann zu einem wesentlich freundlicheren Preis eine Doppel-CD mit einer erweiterten Edition der Original-LP und mit einigen Highlights aus der Komplettausgabe von 2005. Hier sind zwei Tracks vom zweiten und dritten Abend, dem 6. bzw. 7. März 1971. For all of us here at Fillmore West, this is a long-awaited pleasure, presenting the First Lady, Aretha Franklin. Thank you. would you do it for me? I love you, and I love you too. Dearest of all, darlings, I know we've got a bond. But baby, do you know that it just don't hurt? You're taking me with you, and I am keeping you here in my heart. And it's all because I love you. I love you, baby, and I love you too. Whoa. was in the lost and found. You came along to claim it. Well, I didn't know what was wrong with me until your kiss helped me name. Of what I'm living for, and if I make you happy, I really don't need to do more, because you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. What you done to me? You done to me. You made me feel so good inside. Das waren Live-Aufnahmen von Aretha Franklin aus den Jahren 1971 und 68. Los ging's mit zwei Tracks, die am 7. und 6. März 1971 in San Francisco aufgenommen worden waren, in Bill Grahams Fillmore West. Die Konzerthalle war jahrelang schon als Top-Adresse für diverse angesagte Rockbands etabliert gewesen. Bill Graham hatte dort auch schon schwarze Bluesgrößen wie B.B. und Albert King präsentiert und auch Miles Davis war dort aufgetreten, sicherlich auch, um Zugang zu dem lukrativen Markt der jungen weißen Musikfans zu bekommen. Von Jerry Wexler, dem langjährigen Produzenten Aretha Franklins bei Atlantic Records, ist überliefert, dass auch er diese Crossover-Strategie verfolgte, als er ihr Auftritte im Fillmore West vorschlug. Aretha Franklin war zwar schon ein internationaler Soulstar, aber sowohl Wexler als auch Aretha Franklin waren sich beide nicht sicher, wie die Publikumsreaktion ausfallen würde. Später sollte die Sängerin die drei Konzerte als Glanzpunkt ihrer Karriere bezeichnen. Im Publikum waren neben den Stammgästen in Batik-T-Shirts auch etliche Afroamerikaner. Wexler gab einmal zu, dass er den musikalischen Geschmack der Blumenkinder infantil und zurückgeblieben fand. Betreffs der Auftritte im Fillmore West sagte er aber, was Aretha überwältigte und mich überraschte, war die musikalische Intelligenz der Hippies. Sie reagierten auf jede ihrer Ausdrucksschattierungen und Nuancen. Sie waren aufmerksam, wertschätzend, begriffen genau, was technisch und emotional passierte. Die Resonanz war auf dem gleichen Level wie bei einem rein schwarzen Publikum. Soweit Jerry Wexler über die drei Konzertabende Aretha Franklins im Fillmore West von San Francisco im März 71. Zwei Songs aus den drei Abenden waren zu Beginn dieser Aretha Franklin Trilogie zu hören, Respect im Original von Otis Redding und danach eine Eigenkomposition von ihr, Call Me. Beide Tracks erschienen 1971 nicht auf der Original-Live-LP, sondern erstmalig erst 2005. Nach den beiden Nummern aus dem Jahr 71 gab es einen Track von ihrem 68er-Album Aretha in Paris, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ein Song von Gary Goffin und Carole King, mit Zusatztextzeilen von Produzent Jerry Wexler. Drei Jahre zuvor klang Aretha Franklin live so. Musik. or you're at a party, or else you're alone, and then you're suddenly dead. You're looking in someone's eyes and suddenly realize this could be the start of something big. You're lunching at 21's and watching your diet, declining a Charlotte Russe, accepting a fee. When out of the clear blue sky, suddenly it's gal and guy, and this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover at the gate, my friend, let him in without a second look. You're up in an aeroplane or dining at Sardi's, or else you're at Malibu alone on the bay. Suddenly you hear bells, suddenly you can tell this could be the start of something. This could be the start of something. Just once in a lifetime, a woman knows a moment. One wonder for a moment, when fate takes her hand, and this is my moment, my once in a like a giant, and I soar like an eagle, as though I had wings. For this is my moment, my destiny calls me, and though it may be just once in a lifetime, I'm gonna do great things. Just once. Once in my lifetime, ooh, I feel like a giant, and I soar like an eagle, just as though I had wings. For this is my moment, my destiny calls me, and though it may be just once in my lifetime, I'm gonna do great things. I'm gonna do real big things. I'm gonna do real big things. Baby, we've got to have us a little talk. Gonna have to pack up my things, I'm gonna walk. You say a dollar goes from hand to hand, but before I see you go from woman to woman, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. Yes, I would. I love me fair. I don't believe you know how to be on the square. Now go on and have your fun if you must. But before I'll have another man that I cannot trust, I'd rather drink my water. Kisses are sweet as they can be. But before I see you make a stone fool out of me, I'd rather drink muddy water. Yes, I'd rather drink muddy water. Aretha Franklin mit drei Songs aus ihrem 65er Live-Album mit dem Titel Yeah. Mitgeschnitten wurden sie am 10. Februar 1965 in einem New Yorker Club, ein paar Wochen vor Aretha Franklins 23. Geburtstag. Aretha Franklin war damals bei dem Label Columbia unter Vertrag. Mit 18 Jahren hatte sie bei dem Label unterschrieben. Entdeckt worden war sie für das Label von John Hammond, der damals Vergleiche mit Billie Holiday nicht scheute, die hatte er schließlich auch entdeckt, in den 30er Jahren. Später unter anderem auch Bob Dylan und Bruce Springsteen. John Hammond versuchte Aretha Franklin denn auch als Jazzsängerin bekannt zu machen. Später gab es Versuche mit Coverversionen gerade gängiger Hits für das Poppublikum. Dass sie fantastisch singen konnte, mit Ausdruckstiefe und in verschiedenen Stilen, war damals schon klar. Kommerziell erfolgreich waren die Columbia-Platten damals aber nicht besonders. Unterschiedliche Stilrichtungen gab es auch gerade von dem 65er Live-Album zu hören. Eine schnelle Swing-Nummer, eine Ballade aus einem Musical und einen Song mit klaren Blues-Wurzeln. Zu hören waren This Could Be the Start of Something New, Once in a Lifetime und Muddy Water. Aretha Franklins Live-Album aus dem Jahr 65 trug ursprünglich den Titel Yeah, Aretha Franklin Live in Person und wurde diverse Male unter anderem Namen im LP-Format wieder veröffentlicht. Eine CD-Fassung gab es erstmals 1994, die war aber schon lange nicht mehr lieferbar. In diesem Juni erschien dann eine neue CD-Ausgabe des 65er Live-Albums im Tandem mit einer weiteren Columbia-LP, leider ohne zusätzliche Songs des Auftritts in dem New Yorker Club. Diese neue Ausgabe der CD habe ich bisher nur in den virtuellen Regalen des Internets entdeckt. Glücklicherweise hatte ich bei einem der ersten Flohmärkte dieses Frühjahrs eine spätere LP-Nachpressung des 65er Live-Albums gefunden, weshalb ich nachher in der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr auch noch mehr von dieser Prima-Platte spielen kann. Baby, baby, sweet baby. A little time. Wait on me, baby. I want. cheat. I let you do these things to me. My friends keep telling me, they tell me that you ain't no good. But oh, they don't know that I'd leave it if I could. Well, I guess I'm gonna lose. The way it treats me, it's a shame. How could it do me so bad? When baby, baby, I'm the sweetest thing that you ever had, yeah. The way that I love, I can't sleep at night, and I can't eat. I guess that I'll never be free since you got your hooks. Das waren noch einmal zwei Songs von dem 68er Live-Album Aretha in Paris. Zuerst Since You've Been Gone und danach I Never Loved a Man the Way I Love You. Aretha Franklin war damals auf ihrer ersten Europa-Tournee. Das Live-Album wurde am 7. Mai im Pariser Olympiatheater mitgeschnitten. Veröffentlicht wurde es Ende des Jahres. Jerry Wexler und der ein oder andere Kritiker äußerten sich über die Platte eher negativ. Jerry Wexler fand die Begleitband unter der Leitung des Trompeters Donald Towns, Zitat, fürchterlich. Ausgesucht worden war die Begleitband nämlich nicht von Wexler, sondern vom damaligen Ehemann und Manager Arethas, Ted White. Der Autor Craig Werner vermeint in den Bandarrangements auf dieser Platte Ted Whites Wunsch zu erkennen, Aretha Franklin Las Vegas kompatibel zu machen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Der Professionalität der Detroiter Band um Donald Towns wird man mit diesen Urteilen auf jeden Fall nicht gerecht. Ich für meinen Teil würde zum Beispiel einiges darum geben, damals in einer so fürchterlichen Band Aretha Franklin begleitet zu haben. Jerry Wexler setzte sich irgendwann aber durch und bestellte den Saxophonisten King Curtis mit seiner Band in Kingpins als Begleitband von Aretha Franklin. Anlass waren die Aufnahmen im Fillmore West im März 1971. Als zusätzlicher Organist wurde noch Billy Preston verpflichtet. Zu diesem Zeitpunkt war Aretha Franklin für sich und ihre Band an Abendgagen von ca. $20.000 gewöhnt, die waren aber unmöglich mit der begrenzten Zuschauerkapazität einzuspielen, die das Fillmore West bot. also wurde von Produzent Wexler und Arethas Konzertagentin Ruth Bowen der Deal ausgeheckt, die geringeren Konzerteinnahmen durch die Verkaufserlöse einer Live-LP zu ergänzen, die bei den drei Konzerten mitgeschnitten werden sollte. Hier ist also Aretha Franklin mit King Curtis, den Kingpins, Billy Preston, den Memphis Horns und den Sweethearts of Soul. Es ist der 6. März 1971. Thank you. Oh, your love light shine. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Aretha Franklin live 1972 in Philadelphia mit Oh Me, Oh My, I'm a Fool for You, Baby. Und danach und davor 1971 im Fillmore West in San Francisco mit Bridge Over Troubled Water. Damit ist die erste Soundcheck-Stunde mit Konzertaufnahmen von Aretha Franklin schon fast zu Ende. Gleich um 2 Uhr gibt's hier die Deutschlandfunk-Nachrichten. Danach geht's aber dann gleich weiter mit der Aretha Franklin Revue. Jetzt zuerst noch einmal Gelegenheit, Aretha Franklin bei ihrem Auftritt in Philadelphia 1972 zuzuhören. Einer der Songs war schon zu Beginn einmal zu hören, aber diese Version aus Philadelphia von Respect ist auch nicht von schlechten Eltern. Zuerst aber Don't Play That Song. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby